CD-Wissen und Wissen.de präsentieren Ihnen Faszination Olympia. Spiele, Sportler, Skandale. CD-Wissen ist jetzt auch im Abonnement erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.cdwissen.de. Springt Ulrike Meifert. Aber jetzt kommt schon Florence Griffith Joyner. Aber hervorragend hält sich die Sowjetrussin. Aber jetzt löst sich die Amerikanerin. Florence Griffith gewinnt. Heike Drechsler wird Zweite. Und den Ben Johnson gewinnt! Ben Johnson gewinnt in 9,79 Sekunden. Das ist neuer Weltrekord. Und Michael Groß gewinnt Gold. 1,56. Dido, kämpft dich durch und er wird Olympiasieger. Dido Baumann hat gewonnen. Das schaffst du, Schumann, der Goldmann. I am proud and happy to proclaim that you have presented to the world the best Olympic Games ever. Die besten Spiele bislang, urteilt Juan Antonio Samaranch, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, im Oktober 2000. Gemeint sind die Olympischen Spiele in Sydney, die gerade zu Ende gegangen sind. Und nicht nur die besten, auch die bis dahin größten Spiele. Denn Sydney treibt den olympischen Gigantismus auf neue Höhen. In Down Under kämpfen über 10.000 Athleten aus 199 Ländern um olympische Lorbeeren. In 28 Sportarten sind 300 Goldmedaillen zu vergeben. Die meisten davon gehen an Sportler aus den USA. Insgesamt 39. Im Vergleich, bei den ersten Wettkämpfen der Neuzeit, 1896 in Athen, treten gerade mal 300 Sportler aus 13 Nationen gegeneinander an. Ausschließlich Männer. Dort holen die Amerikaner bei 42 Entscheidungen 11 Mal Gold, vor den Griechen mit 10 und den deutschen Athleten mit 7 ersten Plätzen. Olympia, das einzigartige weltweit größte Sportfest, ist aber nicht nur Garant für große Emotionen und bleibende Erinnerungen. Dabei sein ist längst nicht mehr alles. Denn in Zeiten des modernen Profisports sind Olympische Spiele zum Big Business aufgestiegen. Während bei den ersten Spielen der Neuzeit, 1896 in Athen, die Sieger noch um einen Kranz von wilden Oliven kämpften, bedeuten Medaillensiege inzwischen Bares. Gold wird zu Geld. Ein Olympiasieg ist bei den Leichtathleten mit $15.000 dotiert. Für Silber gibt es 10.000 und ein Bronzemedaillengewinner streicht vom Internationalen Olympischen Komitee $7.500 ein. Das ist aber nur ein Teilbetrag. Medaillengewinner werden von verschiedenen Institutionen honoriert. Mit zusätzlichen Werbeeinnahmen bringt ein Olympiasieg locker und leicht $75.000. Auf einen Schlag. Vom großen Geldsegen profitiert vor allem das Internationale Olympische Komitee. Der Hüter der olympischen Idee ist längst auch ein modernes Wirtschaftsunternehmen, das sich das größte Sportereignis der Welt fürstlich bezahlen lässt. Für die Fernsehrechte der Spiele in Athen 2004 erhalten das IOC und das griechische Organisationskomitee insgesamt $1,5 Milliarden. Und die Preisspirale dreht sich immer schneller. Für die Wettkämpfe 4 Jahre später in Peking müssen die großen TV-Sender noch rund $200 Millionen mehr hinlegen. Doch es lohnt sich. Etwa 4 Milliarden Menschen rund um den Erdball verfolgen das Spektakel in Athen vor der Mattscheibe. Peanuts waren dagegen die Preise für TV-Übertragungen in der Vergangenheit. 1984 in Los Angeles sind die Fernsehrechte gerade mal $25 Millionen wert. Und bei den Spielen 1960 in Rom zahlte der amerikanische Sender CBS die aus heutiger Sicht rührende Summe von $660.000. Inzwischen wiegen die 5 ineinander verschlungenen Ringe milliardenschwer. Im Zeitraum von 2000 bis 2004, der Olympiade zwischen Sydney und Athen, sind die Spiele rund 3,5 Milliarden Dollar wert. Was möglich wurde durch Einnahmen aus Fernsehrechten, Sponsorengelder und Eintrittskarten. Das olympische Motto »Dabei sein ist alles« gilt nicht nur auf der Tartanbahn. Auch die Austragungsorte scheuen keinen Aufwand, um perfekter Gastgeber zu sein. Los Angeles investiert rund 480 Millionen Dollar in den olympischen Auftritt. Die Rückkehr der Spiele nach Athen 2004 sind den Griechen Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar wert. Und auch für Sponsoren steht viel auf dem Spiel. Wer nicht dabei ist, verpasst die werbewirksamste Veranstaltung aller Zeiten. Doch der Mythos Olympia ist weit mehr als nur eine gigantische Geldmaschine. Er ist die Verwirklichung der nie in Vergessenheit geratenen olympischen Idee. Nachdem die Griechen sie schon vor über 1500 Jahren ins Leben gerufen hatten, erneuerte 1896 ein Historiker und Pädagoge Pierre de Coubertin die Olympischen Spiele und wurde so zum Renovateur, wie die Franzosen sagen. Die olympische Idee, ein Fest für alle Sportler rund um den Globus, alle 4 Jahre Spiele des Friedens und der Völkerverständigung, symbolisiert durch das olympische Dorf. Wettkämpfer, die sich unter gleichen Bedingungen messen, unabhängig von Herkunft, von Religion und von sozialem Stand. Der olympische Athlet hat Vorbildfunktion für die Jugend der Welt. Der olympische Sport hat Regeln, an die sich im Fairplay Menschen und Mannschaften halten sollen. Die Geschichte der modernen Olympischen Spiele ist nicht nur eine Chronik individueller Tugenden. Sie spiegelt auch die Entwicklungen in Politik und Gesellschaft wider. Und der olympische Sport hat alles überlebt. 2 Weltkriege, Boykotts, Terroranschläge, Dopingskandale. Auch das dunkle Kapitel der Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Berlin 1936, Ringe unterm Hakenkreuz. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Die Nazis setzen ein perfektes Propagandaspektakel in Szene. Vor 100.000 Zuschauern marschiert die Welt an Adolf Hitler vorbei. Die Franzosen erheben den Arm, ein Sportlergruß, doch die Welt deutet es als Huldigung an Hitler. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Als das Internationale Olympische Komitee die Spiele im Mai 1931 an Deutschland vergibt, ahnt noch niemand, dass schon knapp 2 Jahre später eine Diktatur die noch junge Weimarer Republik ersetzen würde. Den olympischen Gedanken der Völkerverständigung hat das NS-Regime stets als geistige Verirrung abgetan. Nun aber bieten die Olympischen Spiele die einzigartige Chance. Durch das sportliche, scheinbar unpolitische Großereignis kann Hitler einen enormen Prestigezuwachs im In- und im Ausland verbuchen. Eiligst erklärt die NS-Führung daher im Sommer 1933, die Spiele in Berlin stünden allen Rassen und Konfessionen offen. Das Ausland bleibt skeptisch, besonders die USA und Frankreich. Als Hitler 1935 die antijüdischen Nürnberger Gesetze erlässt, erwägen die USA und Frankreich den Boykott der Spiele in Berlin. Die Olympiateilnahme hängt am seidenen Faden. Dass sie dennoch zustande kommt, ist ein Verdienst des späteren IOC-Präsidenten Avery Brundage. Der Amerikaner führt die Mitglieder des Nationalen Olympischen Komitees der USA nach Berlin, um sie von der Teilnahme zu überzeugen. Auch die Nazi-Führung reagiert und schickt ihrerseits den international bekanntesten deutschen Sportler als Olympiabotschafter nach New York. Max Schmeling. Der populäre deutsche Boxer schafft es tatsächlich, die Amerikaner von einer Teilnahme in Berlin zu überzeugen. Dann geschieht das Unfassbare. Max Schwelling bezwingt den bis dahin ungeschlagenen Joe Louis im Juni 1936 in New York. Die NS-Propaganda überschlägt sich und feiert den Sieg Schmelings über den schwarzen Louis als Beweis arischer Überlegenheit. In den Kinos wird der Kampf unter dem Titel Max Schmelings Sieg, ein deutscher Sieg, aufgeführt. Später bezeichnet Schmeling seine Fürsprache als grenzenlose Naivität. Die Spiele 1936 setzen Maßstäbe. Die Organisatoren um Josef Goebbels, Karl Diem und Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten starten eine groß angelegte Werbekampagne. Zum allerersten Mal bringen insgesamt 3000 Läufer das Olympische Feuer von Griechenland quer durch Europa zur Wettkampfstätte. Für Olympiasieger gab es in Berlin erstmals den Olivenzweig und Eichenbäumchen. Die Reichsbahn halbierte ihre Fahrpreise für alle Besucher aus dem In- und Ausland. Die antijüdischen Plakate und Parolen verschwinden für die Dauer des Wettbewerbs aus dem Stadtbild Berlins. Hetze gegen Juden wird auch in den Medien eingestellt. Für die deutschen Sportler verlaufen die Spiele außerordentlich erfolgreich. Sie gewinnen insgesamt 33 Gold, 26 Silber und 30 Bronzemedaillen und belegen damit den ersten Platz in der Nationenwertung vor den USA. Für Hitler ein Sieg der Herrenrasse. Dass die deutsche Fußballnationalmannschaft gegen Norwegen mit 0:2 verliert und damit in der Zwischenrunde scheitert, ist für den anwesenden Führer eine böse Überraschung. Damit nicht genug? Ausgerechnet ein Schwarzer steigt in Hitlers Reich der Arier zum Superstar auf. Der amerikanische Leichtathlet Jesse Owens. Los! Werner Fahrlang sieht sie losgeschossen, der Holländer ist vorn! Jetzt kommt schon Jesse Owens zurück, Licht Metcalf! Borgmeier stammt verzweifelt! Auch der kleine Frank Wieger vorne, unendlich weit, Ziel! Erster Jesse Owens. Weiter Metcalf. Und vierter wieder ein Amerikaner. Sehr zum Ärger des Führers gewinnt Owens die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf und feiert außerdem drei weitere Siege. Über 200 Meter, im Weitsprung und mit der amerikanischen Sprintstaffel. Vierfacher Olympiasieg eines Schwarzen. Jesse Owens avanciert in Berlin zum Publikumsliebling und zum Idol der deutschen Jugend, die sich in brauner Uniform Autogramme von Owens geben lässt. Für die deutsche Führung ist das zu viel der Schmach. Nach Owens Triumphlauf im 100-Meter-Sprint verlässt Hitler das Stadion. Die Ideale der Nazis sterben 9 Jahre später. Die olympischen Ideale aber bleiben unsterblich. Der olympische Frieden indes wird bei den zweiten Spielen in Deutschland 1972 in München vom Terror erschüttert. München 1972. Terror und Trauer. Die heiteren Spiele von München beginnen prachtvoll. In einem Meer von Fahnen und Farben marschieren 122 Nationalmannschaften in das neu gebaute Olympiastadion ein. 70.000 Zuschauer sind begeistert. Mit dem Motto 36 plus 36 ist gleich nicht 72 setzen die Macher von München bewusst Grenzen zu den Propagandaspielen von Berlin und zeigen der Welt ein neues Deutschlandbild. Haltet fest an dem alten Brauch. Bewahrt euer Land. Vom Kriege haltet euch fern. Und gebt ein Zeichen der Welt für brüderliche Freundschaft, wenn die Zeit der vierjährigen Spiele herannaht. Brutaler hätte der Kontrast nicht sein können. Nachdem der Schauspieler Hans-Joachim Fuchsberger bei der Eröffnungsfeier die Ekecheria ausgerufen hatte, den alten griechischen Gottesfrieden während der Dauer der Wettkämpfe, zerstört wenige Tage später ein Blutbad die antike Idee vom Olympischen Frieden, dem Frieden zwischen den Völkern. Palästinensische Terroristen der Gruppe Schwarzer September dringen in das Olympische Dorf ein und nehmen israelische Sportler und Funktionäre als Geiseln. Die Befreiungsaktion einen Tag später endet in einer Tragödie. Bilanz des Anschlags: 17 Tote. Die Organisatoren setzen zunächst bewusst auf freundliche und friedliche Spiele. Sie verzichten daher auf die Präsenz von Militär und bewaffneter Polizei im Olympiadorf. Für Sicherheit sorgen Ordner in Zivil, die sogenannten Olis. Die Unterkünfte der Frauen und Männer sind durch einfache Zäune abgetrennt. Wen stört es da schon, dass männliche Athleten die Abkürzung über den Maschendraht ins Frauendorf nehmen? Es ist daher nichts Außergewöhnliches, als zwei Telefontechniker in der Nacht zum 5. September 8 Sportler beobachten, die über den Zaun klettern und in der Dunkelheit des Dorfes verschwinden. Sportler, die offenbar spät nach Hause zurückkehren. Was die beiden Monteure nicht wissen können, die Männer in den Trainingsanzügen sind palästinensische Terroristen und in ihren Sporttaschen haben sie Maschinenpistolen und Handgranaten versteckt. 5. September 1972, 4.30 Uhr, Connollystraße 31. Die Terroristen dringen in die Unterkunft der israelischen Olympiamannschaft ein und nehmen den Ringertrainer Moshe Weinberg in seinem Zimmer gefangen. Moshe Weinberg wird angeschossen, die übrigen Bewohner schrecken hoch. Der Gewichtheber Tuvia Sokolowski klettert über den Balkon seines Zimmers im ersten Stock und entkommt im letzten Moment. Der Ringer Gad Zabari rettet sich über die Treppe ins Kellergeschoss. Auch Moshe Weinberg, sein Trainer, versucht zu entkommen und stirbt im Kugelhagel der Terroristen. Die Terroristen setzen ein Ultimatum für 12 Uhr mittags und fordern darin die Freilassung von 200 in Israel inhaftierten Palästinensern sowie den ungehinderten Abflug mitsamt den Geiseln in eine arabische Hauptstadt. Andernfalls werden die Geiseln erschossen. Kurz darauf treffen Polizei und Rettungsdienst in der Connollystraße ein, wo sie am Hauseingang den toten Moshe Weinberg finden. Im ersten Stock liegt der Gewichtheber Josef Romano, der ebenfalls getroffen wurde. Die Attentäter lassen niemand mehr in das Haus. Romano stirbt an seinen schweren Verletzungen. Die israelische Regierung lehnt inzwischen die Forderung der Attentäter ab. Fieberhaft verhandelt der Krisenstab mit den Terroristen und erreicht schließlich, dass die Frist bis 21 Uhr verlängert wird. Das IOC und deren Präsident Evert Brandić unterbrechen die Spiele und beschließen für den nächsten Tag eine Trauerfeier zum Gedenken an die ermordeten Israelis. Am Zaun des Olympischen Dorfes versammeln sich mehrere hundert Olympiatouristen und singen die israelische Nationalhymne. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher wird zu den Geiselnehmern vorgelassen und vereinbart mit dem Anführer einen detaillierten Ablauf. Punkt 21 Uhr. Abflug aus dem Olympischen Dorf. Eine halbe Stunde später, Abflug vom Fliegerhorst Fürstenfeldbruck. Doch der Zeitplan verzögert sich. Erst um kurz vor 10:30 starten zwei Hubschrauber des Bundesgrenzschutzes zum Militärflughafen nach Fürstenfeldbruck, westlich von München. An Bord 8 Terroristen, 9 israelische Geiseln und 4 Piloten. Uhr. Alles scheint nun nach Plan zu laufen. Die beiden Helikopter landen ohne Zwischenfälle auf der Militärbasis in Fürstenfeldbruck. Etwa 100 Meter entfernt steht eine Boeing 727. Ihr Tank ist jedoch nur wenig gefüllt. Reichweite etwa 400 Kilometer. Nur wenige Meter entfernt in der Nähe des Towers lauern die Scharfschützen der Polizei. Zwei Terroristen verlassen die Helikopter und inspizieren das leere Flugzeug. Auf dem Rückweg schlägt die Polizei zu. Ein Polizeibeamter im Tower wird tödlich getroffen, ebenso 3 der Attentäter. Die übrigen flüchten sich in die Helikopter mit den Geiseln. Dann plötzlich Stille. 6. September, 0.10 Uhr. Über eine Stunde schon, quälende Ungewissheit. Aber die Katastrophe steuert unaufhaltsam ihren Höhepunkt entgegen. Ein Terrorist springt aus einem Hubschrauber und wirft eine gezündete Handgranate in den anderen Hubschrauber. Auf der Flucht wird er von einem Scharfschützen erschossen. ebenso der Anführer der Geiselnehmer, der aus seiner Deckung herauskommt. Das ist zugleich das Todesurteil für die Geiseln. 6. September 2.40 Uhr. Hans Klein, der Pressesprecher der Spiele in München, gibt die Bilanz des Schreckens bekannt. Das Ergebnis ist furchtbar. Insgesamt wurden 16 Menschen getötet. 4 von den Terroristen sind erschossen worden. 9 Geiseln sind vermutlich bei der nächtlichen Aktion auf dem Flugplatz in Fürstenfeldbruck ums Leben gekommen. Es steht noch nicht fest, ob vielleicht einer oder möglicherweise sogar 2 überlebt haben. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. 2 Geiseln waren ja schon gestern Morgen bei dem Eindringen der arabischen Terroristen in die israelischen Quartiere umgebracht worden. Bei der Trauerfeier ein paar Stunden später treffen sich rund 3000 Sportler fast aller Nationen im weiten Rund des Olympiastadions. Viele fordern einen Abbruch der Spiele. Doch das Internationale Olympische Komitee mit Avery Brundage an der Spitze ist anderer Meinung. The games must go on. Die Spiele müssen weitergehen. Einen Tag ruhen sie aus Respekt vor den Toten, dann gehen sie weiter. Doch der sportliche Glanz der heiteren Spiele wird heute noch überschattet vom Terror des 5. September. Sydney 2000, die Millennium-Spiele. I am proud and happy to proclaim that you have presented to the world the best Olympic Games ever. Die besten Spiele aller Zeiten. Das sind die Worte des scheidenden IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch. Und er hat recht. Eine Traumkulisse sowie die Begeisterung und Fairness der Australier. Sie sorgen für unvergessliche Momente. Unter dem Motto Wasser, Feuer, Sonne zieht Sydney die Welt bereits bei der Eröffnungsfeier in ihren Bann. Die Spiele sind zurück auf dem 5. Kontinent nach Melbourne 1956. Mit nur 2 Stimmen Vorsprung vor Mitbewerber Peking hatte Sydney zuvor den Zuschlag für die Spiele 2000 erhalten. Unter dem tosenden Jubel der 100.000 ziehen Sportler aus dem verfeindeten Nord- und Südkorea Hand in Hand unter einer neutralen, aber gemeinsamen Fahne in das Stadium Australia ein. Der erste Olympiasieg, bevor die Wettkämpfe überhaupt begonnen haben, und der zweite folgt kurz darauf. Cathy Freeman entzündet das olympische Feuer, ein Symbol der Versöhnung. Denn die Weltklasse-Leichtathletin ist eine Aborigine, die populärste Ureinwohnerin des Landes. Eine Aborigine als Brückenbauerin zwischen jenen, die seit zigtausend Jahren Australien bevölkern, und denen, die erst Ende des 18. Jahrhunderts als oft grausame Einwanderer ankamen. Ihren bewegenden Auftritt bei der Eröffnungsfeier wiederholt Freeman 10 Tage später bei ihrem Goldlauf über 400 Meter. Rund 1 Milliarde Zuschauer sitzen am Bildschirm. Die Fernsehanstalten zahlen astronomische Summen für die Übertragungslizenzen. 40 Jahre nach dem ersten Rechteverkauf 1960 in Rom blättern die TV-Sender für Sydney über 1,2 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Das fast 2000-fache des Verkaufserlöses von Rom. Kaum zu übertreffen sind auch die sportlichen Leistungen. Der Australier Ian Thorpe und sein Kontrahent, der Niederländer Peter van den Hogenband, prägen die Schwimmwettbewerbe. Thorpe, ein 17-Jähriger mit Schuhgröße 54, gewinnt über 400 Meter Freistil mit Weltrekord und führt 2 australische Staffeln zu Gold. Der fliegende Holländer Hogenband wird zweifacher Olympiasieger. Bei der Leichtathletik dominiert die Sprinterin Marion Jones aus den USA mit 3 Gold- und 2 Bronzemedaillen. Aus deutscher Sicht überrascht der Erfurter Läufer Nils Schumann mit dem ersten olympischen 800-Meter-Sieg bei den Herren. Heike Drechsler gewinnt zum zweiten Mal nach Barcelona den Weitsprungwettbewerb. Jan Ullrich radelt im Straßenrennen allen davon. Und schließlich gewinnt die Kanutin Birgit Fischer am letzten Tag ihre 7. Goldmedaille bei Olympischen Spielen und wird damit erfolgreichste deutsche Teilnehmerin aller Zeiten. Am Ende der Millenniumsspiele haben die Amerikaner die Nase vorn. Sie gewinnen die Nationenwertung vor Russland und China. Die deutsche Equipe erreicht den 5. Rang und verbucht dabei 14 Mal Gold sowie 25 Mal Silber und 26 Mal Bronze. Trotz der 66 Dopingfälle, die rund um die Spiele 2000 registriert werden, trotz fortgeschrittener Kommerzialisierung und Professionalisierung im Medienzeitalter, Sydney begeistert und weckt Emotionen. In Sydney gelingt es, die Athleten wieder in den Mittelpunkt der Spiele zu stellen. Selbst der ansonsten eher unterkühlte IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch, dessen Frau am Tag nach der Eröffnungsfeier zu Hause in Barcelona verstirbt, zollt den Australiern großen Respekt und Anerkennung. Bei der Schlussfeier ruft er ins vollbesetzte Stadion. Die Antwort, inzwischen legendär geworden, folgt prompt. What I can say now, with my Spanish accent, Ozzy, Ozzy, Ozzy. Wie ein Hai, Mark the Shark. Honolulu, Hawaii, Sommer 1952. Ein Zweijähriger paddelt mit seinem Vater durch die Wellen. Er bewegt sich erstaunlich gut. Wasser scheint sein Element zu sein. Der Knirps lernt schnell und im Alter von 6 Jahren bringt ihn sein Vater zum Schwimmtraining. Bald danach schwimmt der Junge seinen ersten Rekord in der Altersklasse der 9- bis 10-Jährigen. Der Name des Schülers steht heute noch in der Rekordliste. Mark Spitz. Es ist der Beginn einer unvergleichlichen Karriere. Im Juni 1967 stellt er 5 amerikanische Rekorde auf. Der 17-Jährige ist in der Weltklasse angekommen. Bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko schwimmt er mit den amerikanischen Freistilstaffeln 2-mal zu Gold, gewinnt außerdem Silber über 100 Meter Schmetterling und Bronze über 100 Meter Freistil. 4 Jahre später in München erreicht sein Stern den Höhepunkt. Spitz eindeutig überlegen, eine halbe Länge Vorsprung vor den anderen, Bure kämpft. Spitz erster, Heidenreich war zweiter, Bure war dritter und der Weltrekord ist nochmal gebrochen. Seine Fans nennen ihn inzwischen den Hai, Mark the Shark. Er schwimmt allen davon, er gewinnt 7 Goldmedaillen über 100 und 200 Meter Freistil, im 100 und 200 Meter Delfinwettbewerb sowie in den Staffelrennen über 4x100 und 4x200 Meter Freistil. Schließlich noch über 4x100 Meter Lagen. Einen Tag später hat sich auch für Mark Spitz alles verändert. Der Terror beendet die heiteren Spiele von München. Die Freude über 7 Olympiasiege ist tiefer Trauer gewichen. Die amerikanische Mannschaftsleitung macht sich Gedanken um ihren Superstar. Da Mark Spitz Jude ist, befürchten die Verantwortlichen einen weiteren Anschlag auf den erfolgreichsten Athleten von München. Mark Spitz nimmt noch auf dem Gipfel seiner glanzvollen Karriere Abschied von seinen großen Erfolgen. Der wohl beste Schwimmer aller Zeiten hat das olympische Motto »Dabei sein ist alles« nie ganz aus den Augen verloren. Als ich zum ersten Mal bei Olympia dabei war, machte es keinen Unterschied, ob ich Gold gewonnen habe oder nicht. Ich habe beides erlebt. Ich wurde Erster, ich wurde aber auch mal Letzter. Am Ende meiner Karriere war ich natürlich glücklich darüber, dass ich öfter Erster wurde als Letzter. Aber mal im Ernst, die meisten Teilnehmer bringen nun mal keine Medaillen mit nach Hause. Aber das macht überhaupt nichts. Ich glaube, da ist gar kein Unterschied zwischen denen, die Gold gewonnen oder eine Medaille nach Hause gebracht haben, und denen, die eben ihre Nationalflagge getragen haben, bei der Eröffnungsfeier einmarschiert sind, sich als internationaler Botschafter ihres Sports gefühlt haben. Das ist der Punkt. Genau darum geht es. Im Herbst 1972 beginnt für Marc Spitz das Leben außerhalb des Schwimmbeckens. Er will seinen Ruhm vermarkten und versucht, sich im Showgeschäft und beim Fernsehen. Doch Marc Spitz ist noch nicht ganz im Reinen mit sich. Er ist der festen Überzeugung: Nur Olympia kann das Loch in meinem Herzen stopfen. Irgendwo ist da eine Herausforderung. Ich will mir und vielleicht einer ganzen Generation beweisen, dass man mit 40 Jahren noch nicht am Ende ist. Und tatsächlich, mit großem Werbeaufwand kündigt Mark the Shark ein Comeback als Olympiaschwimmer an. Er will unbedingt zu den Spielen 1992 nach Barcelona. Es folgen 1,5 Jahre intensives Training. Täglich 2 Stunden Schwimmen, Kraftraum, Gymnastik. Dann das erste Testrennen. Ein Schlag ins Wasser. Der 7-fache Olympiasieger von München geht in einem Showrennen gegen Staffel-Olympiasieger Tom Jagger regelrecht baden. Das Image des erfolgreichsten Schwimmers hat nun zwar ein paar Kratzer, doch seine Erfolge sind bislang unerreicht. 9 olympische Goldmedaillen und 35 Weltrekorde. Carl Lewis, ein König läuft keinem hinterher. Los Angeles, 4. August 1984. Olympisches 100-Meter-Finale der Männer. Frederick Carlton Lewis steht, die Hände in die Hüften gestützt, hinter seinem Startblock und starrt gebannt seine Laufbahn hinunter. Alles, was vor ihm liegt, gehört ihm. Das Rennen, das Stadion und die Zukunft. Es steht viel auf dem Spiel. Er muss mit Taten beweisen, was er mit Worten vorweggenommen hat. Alles, was man über mich sagt, all der Ehrgeiz meiner Gegner, mich zu schlagen, all das beunruhigt mich nicht, sondern motiviert mich noch mehr. Sie werden alle die Gelegenheit haben zu zeigen, ob sie mich wirklich schlagen können. Ich weiß, dass das nicht möglich ist. Nicht hier und nicht heute. Schon als Kind gibt Carl Lewis den Ton an. In Willingboro, seinem Heimatort nahe Philadelphia im Bundesstaat New Jersey, spielt er im Jugendorchester Cello. Das Talent für die Tartanbahn erbt der kleine Künstler von den Eltern. Der Vater war Mittelstreckenläufer, die Mutter amerikanische Meisterin im Fünfkampf. Und Lewis' jüngere Schwester Carol gewinnt später bei den ersten Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1983 in Helsinki die Bronzemedaille. Carl Lewis weiß um seine Gabe. Vorbilder? Klar. Da gibt es den großen Jesse Owens, jenen Supersprinter, der in den 30er Jahren allen davonlief. Oder John Carlos, den 200-Meter-Bronzemedaillengewinner von Mexiko. Der Mann, der damals bei der Siegerehrung mit nach oben gereckter Faust für Black Power demonstrierte. Für die Rechte der unterdrückten schwarzen Bevölkerung Amerikas. Aber das alles liegt weit zurück. An jenem Augusttag im Sommer 1984 gibt es keine Vorbilder mehr für Carl Lewis. Er ist sich sicher: Wenn ich wie Carl Lewis laufe, dann kann mich niemand besiegen. "90.000 Zuschauer im Kolosseum in Los Angeles halten den Atem an. Carl Lewis bleibt sich auch in diesem Rennen treu. Wie immer startet er schwach und räumt das Feld von hinten auf. 50 Meter vor dem Ziel hat er seinen amerikanischen Teamkollegen Sam Grady erreicht. Während die anderen 7 Finalläufer förmlich stehen bleiben, scheint Lewis weiter zu beschleunigen. In weniger als 10 Sekunden ist die Demütigung vorüber. King Carl, wie er von den Medien genannt wird, läuft keinem hinterher. Im Ziel sucht die Konkurrenz nach Erklärungen für das Phänomen Carl Lewis. Doch der ist längst drüben auf der Gegengeraden und lässt sich bei seiner Ehrenrunde feiern. Mit dem Triumph im 100-Meter-Lauf ist Lewis' Mission Go for Gold eröffnet. Die erste von 4 beabsichtigten Goldmedaillen hat Carl Lewis an sich gerissen. Eine Woche später ist er am Ziel. Nach den 100 Metern siegt Lewis auch im Weitsprung und im 200-Meter-Lauf. Außerdem gewinnt er mit seinem amerikanischen Team den 4x100-Meter-Staffelwettbewerb. Einige Kritiker sagen, Lewis habe leichtes Spiel gehabt. Wegen des Boykotts fast aller Ostblockstaaten sei der sportliche Wert in Los Angeles gesunken. Doch Carl Lewis stört das nicht. Der Ausnahmeathlet ist vierfacher Olympiasieger. Er hat nun genauso viele Goldmedaillen gewonnen wie der legendäre Jesse Owens bei den Olympischen Spielen in Berlin, 48 Jahre zuvor. Im Gegensatz zu Owens wird Carl Lewis nie zum Massenidol. Zu selbstgefällig, zu arrogant, zu emotionslos. Lewis lässt sich von den Bodyguards bewachen, kleidet sich wie Popstar Michael Jackson und fährt im Rolls-Royce zu den Sportfesten in Europa vor. Sein damaliger Weitsprungrivale Larry Myrick sagt, er lebt in einer anderen Welt. Die Unbeliebtheit von Carl Lewis geht zuweilen so weit, dass Niederlagen von seinen Neidern wie große Siege gefeiert werden. Doch schon bald legt Carl, der Große, das Image des überheblichen Snobs ab. Als sein Vater 1987 an Krebs stirbt, nähert sich Lewis der Öffentlichkeit. Er wirkt offener und herzlicher. In den folgenden Jahren kann Carl Lewis seine Erfolge wiederholen. 1996 in Atlanta gewinnt der inzwischen 35-Jährige nochmals den Weitsprungwettbewerb zum vierten Mal in Folge. Für Lewis endlich Grund genug, seine Emotionen zu zeigen. Als er seine Siegweite auf der Anzeigentafel sieht, kehrt er zur Sprunggrube zurück und füllt sich Sand in eine Plastiktüte. Bis zu seinem Abschiedsrennen beim ISTAF-Meeting im August 1997 in Berlin sammelt der Ausnahmesportler weitere Medaillen. Am Ende stehen 9 olympische Goldmedaillen und 8 Weltmeistertitel zu Buche. Flying Flo stiehlt allen die Show. Sprinterin Florence Griffith Joyner läuft in anderen Welten. Als siebtes von insgesamt 11 Kindern kommt Dolores Florence Griffith am 21. Dezember 1959 in Los Angeles zur Welt. Die Kindheit ist nicht einfach. Die Familie lebt in Watts-Ghettos, einem schwarzen Armenviertel der Millionenmetropole Los Angeles. Als die kleine Florence 4 Jahre alt ist, lassen sich die Eltern scheiden. Schon bald zeigt die 7-jährige Florence bei Schulwettkämpfen ihr großes Talent. Sie intensiviert das Lauftraining und beeindruckt 1979 den angesehenen Trainer Bob Kersey, der die junge Psychologiestudentin von einem Wechsel zu der berühmten Universität von Kalifornien in Los Angeles überzeugt. Die nun 19-jährige macht gute Fortschritte, doch schnell laufen allein genügt ihr nicht. Bei Wettkämpfen gleicht die schnelle Florence eher einem Model auf den Laufstegen internationaler Modedesigner. Sie trägt hautenge, meist grellfarbige Rennanzüge, die Haare mal streng zusammengebunden, mal unter einer Kapuze versteckt. Ihr Markenzeichen aber sind überlange, bunt lackierte Fingernägel. Ein bisschen Extravaganz muss doch sein, betont Florence Griffith. 1983 hat die Amerikanerin ihren ersten großen internationalen Auftritt. Im 200-Meter-Finale der Weltmeisterschaften in Helsinki läuft Florence Griffith als Vierte nur knapp an einer Medaille vorbei. 1984 stürmt sie endgültig in die Weltklasse. In ihrer Heimatstadt Los Angeles gewinnt die 24-Jährige die olympische Silbermedaille über 200 Meter. Und kurz darauf unterbietet Florence Griffith beim Sportfest in Köln erstmals die 11-Sekunden-Grenze über 100 Meter. Doch der Weg ganz nach oben ist steinig. Florence Griffith erlebt Rückschläge. 1986 der Tiefpunkt. Liebeskummer, private Probleme. Nichts scheint mehr zu klappen. Über 200 Meter bleibt sie gut 1,5 Sekunden hinter ihrer persönlichen Bestzeit zurück. Florence Griffith denkt ans Aufhören. Doch die Wende folgt bald. 1987 lernt Florence Griffith Al Joyner kennen, den Dreisprung-Olympiasieger von 1984. Kurz darauf heiraten die beiden. Als Florence Griffith wird Florence Griffith Joyner. Bei der amerikanischen Olympia-Qualifikation 1988 in Indianapolis schockt Florence Griffith Joyner die Konkurrenz und die Fachwelt. Flo Jo, wie sie genannt wird, schraubt den Weltrekord über 100 Meter auf die Fabelzeit von 10,49 Sekunden. Fast 3/10 schneller als die alte Bestmarke ihrer Konkurrentin Evelyn Ashford. Bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 hält der Superstar dem starken Erfolgsdruck stand und deklassiert die Gegnerinnen über 100 Meter. Und nun wird es hier still im Stadion. 80.000 sehen sich dieses Spektakel an. Und der erste Start, gut gelungen, gut Heike Drechsler aus den Blöcken. Aber jetzt kommt schon Florence Griffith-Joyner. Aber hervorragend hält sich die Sowjetrussin. Aber jetzt löst sich die Amerikanerin. Florence Griffith gewinnt. Heike Drechsler wird Zweite. Und den dritten Platz, den holt sich, glaube ich, Evelyn Ashford. Und die Zeit für die Olympiasiegerin. 10,54 Sekunden. Ja, sie ist die Schnellste. Dann folgt das 200-Meter-Finale. Und ein Auftritt von Florence Griffith Joyner, der alles bislang Dagewesene in den Schatten stellt. Kraftvoll und doch mühelos sprintet die Amerikanerin allen davon. Bereits 80 Meter vor dem Ziel huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. Die Goldmedaille für Florence Griffith Joyner ist nur noch Formsache. Die Leistungen von Florence Griffith Joyner lösen eine heftige Dopingdiskussion aus. Für Frauen, so die Vorwürfe, seien solche Zeiten ohne muskelaufbauende Mittel nicht zu schaffen. Florence Griffith Joyner kontert. Wenn man wie ein Mann laufen will, muss man wie ein Mann trainieren. Rückendeckung bekommt die Sprintkönigin von offizieller Seite. Prinz Alexandre de Merode, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des Internationalen Olympischen Komitees, stellt fest, weil es 1988 Gerüchte gab, haben wir alle denkbaren Analysen bei ihr angewandt. Aber nie haben wir etwas gefunden. Sie hat alle Tests bestanden, also ist es unfair zu unterstellen, dass sie eine Betrügerin war. Ein halbes Jahr später, im Februar 1989, tritt die Sprintdiva plötzlich vom aktiven Leistungssport zurück. Ihre Gegner fühlen sich bestätigt. Für das nacholympische Jahr sind vom IOC verschärfte Dopingkontrollen angekündigt. Lange Zeit wird es still um Florence Griffith Joyner, abgesehen von ein paar Comeback-Plänen, mal über 400 Meter, dann über 800 Meter, später sogar noch im Marathonlauf. Am Ende aber bleibt das Comeback aus. September 1998. Als Al Joyner an diesem Morgen seine Frau wecken will, findet er sie leblos in ihrem Schlafzimmer. Florence Griffith Joyner, die Weltrekordhalterin über 100 und 200 Meter, ist tot. Offizielle Todesursache? Ein epileptischer Anfall im Schlaf, hervorgerufen durch eine angeborene Abnormität des Gehirns. Der Tod von Griffith Joyner tritt weltweit eine Welle von Dopingspekulationen los. Doch Craig Masbeck, der Präsident der amerikanischen Leichtathleten, hält stur dagegen. Florence Griffith Joyner ist in der Saison 1988, in der sie ihre größten Siege errang, 11-mal getestet worden. Alle Ergebnisse waren negativ. Sie war eine bahnbrechende Athletin, eine der größten, die die amerikanische Leichtathletik je hervorgebracht hat. Die Sportwelt erinnert sich an Florence Griffith Joyner auf verschiedene Weise. Die einen bewundern sie, andere dagegen bleiben erstaunt und ratlos zurück. Die deutschen Sieger: Albatros Michael Groß. Eigentlich ist den Spielen 1984 in Los Angeles die Goldmedaille über 100 Meter Delfin für einen einzigen Athleten reserviert. Für den US-Amerikaner Pablo Morales, dessen Stil so sehr an Ausnahmeschwimmer Marc Spitz erinnert. Morales war bei der amerikanischen Olympia-Qualifikation bereits Weltrekord geschwommen. Und Insider berichten, er habe noch Reserven. Wer also sollte ihn schlagen? Einige Fachleute aber haben im Sommer 1984 noch einen zweiten Namen auf dem Favoritenzettel. Albatros nennen sie ihn. Den 2 Meter großen Schlacks mit der irren Armspannweite. Den Deutschen Michael Groß aus Offenbach. Und tatsächlich, an diesem 30. Juli 1984 wächst der Albatros im 100-Meter-Delfinfinale über sich hinaus, fliegt Pablo Morales davon und siegt in neuer Weltrekordzeit von 53,08 Sekunden. Das zweite Gold für Michael Groß, nachdem er tags zuvor schon den 200-Meter-Freistil-Wettbewerb gewonnen hatte. Ebenfalls mit Weltrekord. Der Freude folgt am gleichen Tag die Ernüchterung. Als Schlussschwimmer der deutschen 4x200-Meter-Freistil-Staffel kann der Albatros den knappen Sieg des amerikanischen Quartetts nicht verhindern. Eine herbe Niederlage für den absoluten Siegertyp Michael Groß. 4 Tage später erlebt der 20-Jährige eine weitere Enttäuschung. Als haushoher Favorit auf seiner Paradestrecke, den 200-Meter-Delfin, muss er sich ganz überraschend dem Australier John Sieben geschlagen geben. Mit 2 Gold- und 2 Silbermedaillen ist Michael Groß dennoch einer der überragenden Athleten bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984. 4 Jahre nach seinen Triumphen in Los Angeles setzt der Albatros in Seoul 1988 nochmals zum Höhenflug an und holt auf seiner Lieblingsstrecke, den 200-Meter-Delfin, das ersehnte Gold. Und nachdem ich halt in Los Angeles 200 Meter Freistil und 100 Meter Delfin gewonnen habe und jetzt die 200 Meter Delfin, das ist wirklich, ich will nicht sagen Wahnsinn, aber ist wirklich fantastisch für mich. Die in Deutschland einmalige Ära endet Anfang 1991 bei den Weltmeisterschaften im australischen Perth, als Michael Groß seiner herausragenden Karriere 2 weitere Silbermedaillen hinzufügt. Die Bilanz des Schwimmers, der fast ein Jahrzehnt lang die Weltelite mitbestimmt, ist beeindruckend. 3-mal Olympiasieger, 5-mal Weltmeister und 12-facher Weltrekordler. Olympiasiegerin mit 16, Ulrike Meifert. Da steht es wie verloren. Das 1,84 Meter große Mädchen im olympischen Hochsprungfinale von München. Die Latte liegt noch etwas über ihrem Kopf. So hoch, wie sie noch nie gelegen hat. 1,90 Meter. Ulrike Meiferts Name steht jetzt auf der Anzeigetafel an 2. Stelle. Zwischen 2 Weltklasse-Springerinnen. Der Bulgarin Jordanka Blagojeva und Ilona Gusenbauer aus Österreich. Am ersten Versuch über 1,90 Meter scheitern alle 3 Konkurrentinnen. Doch die Sensation steht kurz bevor. Ulrike Meifert schafft die Höhe im 2. Durchgang. Die Weltrekordlerin Gusenbauer bleibt dagegen auch beim 2. und beim 3. Versuch erfolglos. Nun liegt es an Blagojeva. Die Bulgarin setzt an, überquert die Latte und hat die Höhe scheinbar gemeistert. Als Jordanka Blagojeva ihre Trainingssachen überstreifen will, fällt die Latte doch noch herunter. Reporter und Fotografen stürzen auf eine 16-jährige Schülerin zu, die ihr Glück noch gar nicht fassen kann. Ulrike Meifert ist Olympiasiegerin. 60.000 Zuschauer im Stadion und Millionen zu Hause am Fernseher starren gebannt auf Ulrike Meifert, als sie 1,92 Meter auflegen lässt. Jetzt läuft sie an. Abgedrückt! Geschafft! Geschafft! Weltrekord eingestellt. Das ist einfach nicht zu begreifen. 1,92 Meter springt Ulrike Meifert hier heute Abend unter dem Flutlicht des Olympiastadions. Dem Höhenflug folgt der tiefe Fall. Schwierigkeiten mit dem Umfeld und Probleme in der Schule machen sich auch im Sport bemerkbar. 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal scheitert die Titelverteidigerin bereits in der Qualifikation. 1 Jahr später fällt Meifert aus der Sporthilfeförderung. Ulrike Meifert wechselt 1977 von Köln nach Leverkusen zum dortigen Erfolgstrainer Gerd Osenberg. Schon 1 Jahr später springt sie 1,95 Meter und ist wieder in der Weltklasse angekommen. Ab 1979 wird Mayfahrt fünfmal in Folge deutsche Meisterin. Motivation genug, um den ganz großen Traum weiter zu verfolgen. Am 10. August 1984 ist es soweit. Ulrike Mayfahrt springt in Los Angeles mit 2,2 Meter olympischen Rekord und schafft etwas, was zuvor keine andere Leichtathletin auf der Welt fertiggebracht hatte. 12 Jahre nach dem ersten Olympiasieg ein zweites Mal olympisches Gold zu gewinnen. Christin Otto, 6 auf einen Streich. Mitte der 70er Jahre stellt sich die kleine Christin beim Vorzeigeklub SC Leipzig vor. Sie will Schwimmerin werden. Doch das Mädchen wird abgelehnt. Keine Perspektiven. Ein Jahrzehnt später, bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul, räumt die Kleine von damals 6 Goldmedaillen ab. Noch verblüffender dabei ist ihre Vielseitigkeit. Christin Otto schafft 6-mal Gold in 3 Schwimmstilarten. In den Freistil-, Rücken- und Delfinwettbewerben. Nach ihrer Schwimmkarriere wird die Weltklasse-Athletin mit dem Dopingproblem konfrontiert. Christin Otto dementierte zwar von Anfang an, jemals wissentlich Dopingmittel genommen zu haben, bestätigte später dann, dass sie ohne eigenes Wissen in das Dopingprogramm der ehemaligen DDR integriert war. Ihr Image als absolute Ausnahmekönnerin blieb davon unberührt. Im Jahr 1993 wird Christin Otto in die weltberühmte Hall of Fame in Florida aufgenommen. Auch im Leben nach dem Sport schwimmt die Leipzigerin oben auf. Nachdem sie bereits noch während ihrer Sportkarriere eine Ausbildung zur Journalistin begonnen hatte, knüpft Christin Otto schon bald nach der Wende Kontakt zum Fernsehen, wo sie heute in Mainz als Sportmoderatorin beim ZDF arbeitet. Dieter Baumann, der weiße Kenianer. 8. August 1992, Estadi Olympic Barcelona. Dieter Baumann, Silbermedaillengewinner 4 Jahre zuvor in Seoul, will im 5000-Meter-Lauf nach Gold greifen. Die Fachleute aber sind sich einig, ein Afrikaner wird gewinnen. Einer von ihnen kommt bestimmt durch. Und alles deutet darauf hin. An diesem warmen Augustabend sieht es nicht gut aus für Dieter Baumann. Dieter Baumann wartet noch, ist das spannend. 250 Meter sind noch zu laufen. Bitok führt noch im Augenblick. Dieter Baumann an 4. Stelle. Jetzt wird's eng, jetzt muss er aufpassen, dass er Raum gewinnt dann für den Sport. Fällt etwas zurück, vorn geht die Post ab. Dieter Baumann im Moment etwas zurückgefallen, aber jetzt zieht er den Sport an. Jetzt kommt er, jetzt zieht er den Sport an, aber die anderen spurten auch. Dieter Baumann etwas eingeschlossen, muss kommen. Jetzt spurtet er innen durch, kräftig zieht an. Dieter, zieh doch, kämpft dich durch und er wird Olympiasieger. Dieter Baumann hat gewonnen. Was ist das für ein Jubel? Er reißt die Arme hoch. Dieter Baumann läuft das Rennen seines Lebens. Seinem unwiderstehlichen Schlussspurt ist niemand gewachsen. Die letzten 100 Meter legt er in atemberaubendem Tempo zurück, nachdem die Hetzjagd zuvor bereits 12 Runden lang andauerte. In Sydney 2000 will Dieter Baumann nochmals den ganz großen Coup landen. Doch es kommt anders. Im November 1999 laufen in den deutschen Sportredaktionen die Agentur-Ticker heiß. Dieter Baumann gedopt. Ausgerechnet der Saubermann der Szene, der Kämpfer für Ehrlichkeit im Sport. Die Unruhe war da, mehr noch ein Sturm. Und mittendrin Dieter Baumann. Eine Trainingskontrolle im Oktober hatte den Befund gebracht. Die Sportwelt war aus ihren Angeln gehoben. Wenige Wochen später nimmt der Fall eine skurrile Wende. Das Kölner Dopinglabor und deren Leiter Wilhelm Schenzer finden in Baumanns Zahnpasta Reste des Anabolikums Norandrostendion. Baumann stellt Strafanzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Für die Ergreifung des Schuldigen setzt er eine Belohnung von 100.000 D-Mark aus. Der Unbekannte aber wird nie gefunden. Die sogenannte Zahnpasta-Affäre endet mit dem Freispruch Baumanns durch den Rechtsausschuss des Deutschen Leichtathletikverbandes. Die Begründung dafür? Baumann hat nicht wissentlich gedopt, sondern sollte von einem unbekannten Dritten anlässlich eines Wettkampfs positiv gemacht werden. um einen unbequemen Kämpfer des Dopings in seiner Glaubwürdigkeit zu erschüttern. Doch für Baumann platzt der Traum von Sydney 2000. Kurz vor dem Beginn der Leichtathletik-Wettkämpfe lehnt das Schiedsgericht des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF die Entscheidung der deutschen Funktionäre ab. Dieter Baumann wird für 2 Jahre gesperrt. Nach Ablauf der Sperre gibt der Schwabe im Januar 2002 nochmals ein vielbeachtetes Comeback. Die ganz großen Erfolge kann Baumann auf internationalem Terrain aber nicht mehr wiederholen. Nils Schumann in 1:45.08 zum Olympiasieg. Und er hat gewonnen. Dieter Baumann ist Olympiasieger. Das Ziel ist erreicht. Da werden sich alle, die dabei geholfen haben, mit ihm freuen. Gebannt blickt Nils Schumann auf den Bildschirm. Er kann es nicht fassen. Dieser Antritt, dieser Spurt, dieses Finish. Einfach irre. Soeben hat sein Vorbild Dieter Baumann die Goldmedaille gewonnen. Und der Traum eines 14-jährigen Jungen ist geboren. Einmal. Nur einmal bei Olympia dabei zu sein. 8 Jahre später erfasst den 22-Jährigen eine gigantische Stimmung. Nils Schumann blickt in das weite runde Stadium Australia in Sydney. 110.000 Zuschauer fiebern dem 800-Meter-Finale entgegen. Und mit dabei Nils Schumann. Ruhig bleiben. Nur nicht die Nerven verlieren, schießt es ihm durch den Kopf. Die erste Runde ist langsam, sehr langsam. Nur 53,43 Sekunden für die 400 Meter. Das kommt einem wie Nils Schumann gerade gelegen. Er gilt als ein Spurter vor dem Herrn. Doch Nils Schumann weiß in diesem Moment, gleich wird die Hölle losbrechen. Und wie sie losbricht. Neben ihm treten der Italiener Longo und der Schweizer Bucher explosionsartig an. Schumann hinterher. In der letzten Kurve behaken sich der Italiener und der Schweizer. Und wie aus dem Nichts tut sich damit eine Lücke auf für den Deutschen. Nils Schumann läuft auf das Finale zu. Es sind noch 50 Meter. Das schaffst du, Junge. Das schaffst du, Schumann. Schumann, der Goldmann. Der Goldmann. 1:45.08. Schumann holt Gold. Wir sind verrückt. Wir werden über, wir umarmen uns hier oben auf der Tribüne. Das gibt's doch nicht. Der Goldmann aus Thüringen schreibt Sportgeschichte. Er ist erster deutscher Olympiasieger über 800 Meter. Nur 8 Jahre, nachdem er den Triumphlauf von Dieter Baumann verfolgt hatte. Mit Doping zur Höchstleistung. Ben Johnson. Vom gefeierten Helden zum großen Verlierer. 44 Schritte und 2 Atemzüge liegen vor Benjamin Sidney Johnson. Der 26-jährige Sprinter hat jahrelang hart trainiert und war gar Weltmeister geworden. Und nun, an diesem 24. September 1988, steht er im koreanischen Seoul im 100-Meter-Finale der Olympischen Spiele. Nur 44 Schritte von seinem ganz großen Traum entfernt, der Goldmedaille. 3 Bahnen weiter links sein großer Rivale Carl Lewis. Jener Lewis, der 4 Jahre zuvor in Los Angeles den Maßstab gesetzt und 4 Goldmedaillen abgeräumt hatte. Bei den 100-Meter-Rennen in Zürich und Köln hatte Lewis den Kanadier Johnson kurz zuvor klar besiegt. Doch nun werden die Karten neu gemischt. Nun hat Ben Johnson für seinen Gegner nur noch Spott und Häme übrig. Lewis zu schlagen ist das erklärte Ziel des Kanadiers. Wenn der Startschuss ertönt, hat Carl Lewis schon verloren. Der soll woanders glänzen. Die 100 Meter gehören mir. Er sollte recht haben. Das Muskelpaket Ben Johnson trampelt im Finale in Seoul alles nieder. Der Start und er hat geklappt. Und Ben Johnson sehr gut heraus. Carl Lewis ein bisschen nachher. Ben Johnson führt. Ben Johnson ist vorne. Ben Johnson, jetzt kommt Carl Lewis. Ben Johnson gewinnt. Ben Johnson gewinnt in 9,79 Sekunden. Das ist neuer Weltrekord. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist ja nicht zu fassen. Ben Johnson holt olympisches Gold in der Weltrekordzeit von 9,79 Sekunden. Zumindest an diesem Tag steht Ben Johnson auf der Sonnenseite seines Sportlerlebens. Doch die Party ist schnell vorüber. Nur 36 Stunden nach dem vermeintlichen Jahrhundertlauf erschüttert ein wahres Erdbeben die Spiele in Seoul. Ben Johnson war gedopt. Medizinische Analysen hatten ergeben, dass Johnson nicht nur Dynamit in den Beinen hatte, sondern auch das verbotene Mittel Stanozolol. Ein Präparat, das in der Kälbermast verwendet wird. Höchst wirksam für den Muskelaufbau, mit gefährlichen Nebenwirkungen allerdings für den Menschen. Es schädigt die Leber und ist krebsfördernd, aber bislang nicht nachweisbar. Erst das Dopinglabor bei den Spielen in Seoul findet eine Methode, mit der die Einnahme von Anabolika nachgewiesen werden kann, die bis zu 6 Monate zurückliegt. Ben Johnson sitzt in der Falle. Für Johnson ist die Nacht vom 26. auf den 27. September 1988 kurz. Um 3 Uhr früh steht Carol Ann Letheren, die Sprecherin der kanadischen Olympiamannschaft, vor seinem Hotelzimmer und informiert Johnson über das Ergebnis der Dopingprobe. Big Ben, wie Johnson nach dem Goldlauf genannt wird, fällt in sich zusammen. Er erlitt einen Schock und brachte kein Wort heraus. Ich bin nicht sicher, ob er seine Situation sofort richtig einschätzen konnte. Es dauerte jedenfalls Stunden, bis er uns die Goldmedaille herausgab. Als das Internationale Olympische Komitee wenige Stunden später den Dopingbefund bekannt gibt, ist Ben Johnson bereits auf der Flucht und sitzt in einem Flugzeug Richtung New York. Später wird Johnson wegen Dopingvergehens zu 2 Jahren Sperre verurteilt. Aus Schaden wird der kanadische Sprinter aber nicht klug. Als er Anfang der 90er Jahre bei einem Test wieder positiv auffällt, erhält er eine lebenslange Sperre. Der Fall Johnson ist bis heute der spektakulärste Dopingskandal der Sportgeschichte. Und doch nur die Spitze des Eisbergs. Wenige Tage vor Bekanntwerden des Betruges werden bei den Spielen in Seoul 4 Gewichtheber und 2 moderne Fünfkämpfer mit verbotenen Substanzen im Körper erwischt. Doping ist so alt wie die Geschichte sportlicher Wettkämpfe. Seit jeher werden verbotene Mittel zur Leistungssteigerung eingenommen. Sportler orientieren sich an Siegen und an Rekorden. Siege und Rekorde wiederum werden durch Leistung und Konkurrenz bestimmt. Im modernen Profisport haben sich diese Prinzipien inzwischen kompromisslos zugespitzt. Sieger werden hochgejubelt, Verlierer werden verspottet, im besten Fall ignoriert. Doch nicht nur viele Sportler selbst tun für den Erfolg sprichwörtlich alles. Sie schlucken oder sie spritzen. Hauptsache, es dient der Leistung. Vor dem Hintergrund des permanenten Leistungszwangs fällt auch bei vielen Trainern, Ärzten und Funktionären die Hemmschwelle. Und bestraft wird nur der, der erwischt wird. Der Sportjournalist Michael Reinsch schreibt im Dezember 2001 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Scheinheiligkeit ist das größte Problem des Sports. Doping ist nur ein Teil davon. Politiker, Funktionäre und Sponsoren haben es in mehr als 100 Jahren verstanden, den Sport, den Olympischen zumal, zum Sinnbild der Moral, des Guten, des Edlen zu erklären, zum Gegenentwurf der schlechten Welt. Gleichzeitig fordern sie Leistungssport ohne Wenn und Aber, verlangen Spitzenplatzierungen in der Nationenwertung, bezahlen aber nur für Siege und verhöhnen Verlierer als Touristen. Der Kampf gegen Doping gleicht gegenwärtig einem Katz-und-Maus-Spiel. Sobald die Dopingfahnder neue Substanzen entdecken oder neue Verfahren entwickelt haben, sind dopingwillige Athleten oft schon wieder einen Schritt weiter und benutzen andere, nicht nachweisbare Mittel oder wenden neue Verschleierungstechniken an. Zwar gibt es seit 1972 eine Dopingliste des Internationalen Olympischen Komitees, die besagt, was erlaubt ist und was nicht. Doch diejenigen Athleten, die manipulieren, sind findig. Sie nehmen alles, was nicht auf der Liste steht, oder dopen sich bis an eine bestimmte Grenze heran, die das IOC festgelegt hat. Immerhin, ganz erfolglos sind die Dopingjäger nicht. Bei den Spielen in München entlarven sie von 2079 getesteten Sportlern 7 als Dopingsünder und 4 Jahre später in Montreal sind von knapp 1800 Proben 11 positiv. Auch in Los Angeles 1984 und in Seoul 1988 bestätigt sich, dass der olympische Sport längst nicht frei von Betrug und Manipulationen ist. Korruption im Zeichen der Ringe. Im Februar 1993 bekommt der Journalist Andrew Jennings ungewöhnlichen Besuch. Ein Polizeibeamter steht vor seiner Wohnung in London, in seiner Hand ein Schriftstück. Es gehe lediglich um eine Rechtsangelegenheit in der Schweiz, versichert der Officer. Es sei völlig harmlos. In diesem Moment wird Jennings klar, genau das Gegenteil ist der Fall. Andrew Jennings ist Autor des Olympiabuches »The Lords of the Rings«, »Die Herren der Ringe«. Es ist kein Olympiabuch im üblichen Sinne, kein Buch, das die olympischen Ideale hochjubelt und keines, das mit Hochglanzbildern die großartigen Momente olympischer Spiele festhält. Geld, Macht und Doping, wie die deutsche Übersetzung heißt, handelt von den düsteren Seiten der olympischen Bewegung, von Bestechung bei Olympiabewerbungen, von vertuschten Dopingfällen, von Sexaffären. Es ist eine Skandalchronik über dubiose Machenschaften im Zeichen der fünf bunten Ringe. Jennings Behauptung: Es ist den Herren der Ringe wichtiger, Geld und Macht anzuhäufen, als durch fairen Sport zur Völkerverständigung beizutragen. Als Andrew Jennings an diesem Tag den Brief des Polizisten in der Hand hält, weiß er, das Imperium schlägt zurück. Gemeint sind die Hüter der olympischen Idee. Gemeint ist das Internationale Olympische Komitee mit Sitz im schweizerischen Lausanne. Das IOC kann und will die ungeheuerlichen Vorwürfe nicht zulassen. Immerhin stellt Jennings die Mitglieder des IOC in die Nähe von Intrigen, von Seilschaften und von schmutzigen Geschäften. Damit aber nicht genug. Der Brite wagt es, an die Vergangenheit des damaligen IOC-Präsidenten Juan Antonio Samaranch zu erinnern. Samaranch war ein Freund des spanischen Diktators Franco. Die Veröffentlichung bringt Samaranch in Bedrängnis. Die Medien melden sich und stellen peinliche Fragen, Samaranch aber antwortet kühl. Ich bin sehr stolz auf meine Vergangenheit. Sie geht nur mich und Spanien etwas an. Zu Hause am Polizeigericht Lausanne nehmen die Dinge ihren Lauf. Das Internationale Olympische Komitee stellt gegen Andrew Jennings und seinen Co-Autor Veef Simpson Strafanzeige wegen Verleumdung. Eine Anzeige gegen die internationalen Großverlage, die das Buch veröffentlichen, unterlässt das IOC. Ein strategischer Schachzug. Offenbar soll unnötiger Wirbel in der Öffentlichkeit vermieden werden. Schließlich werden Jennings und Simpson zu je 5 Tagen Haft auf Bewährung verurteilt. Die Gerichtskosten in Höhe von knapp $2.000 gehen ebenfalls zu Lasten der Journalisten. In den Medien sorgt der Report aber für Schlagzeilen. Auf der Grundlage von Jennings Recherchen dreht der britische Sender BBC 1992 eine preisgekrönte Dokumentation, die auch im Abendprogramm der ARD gezeigt wird. Die Verdienste des langjährigen IOC-Präsidenten Samaranch um die olympische Bewegung sind unbestritten. Nach seiner Wahl zum IOC-Obersten 1980 in Moskau gibt der kleine Spanier einen völlig neuen Kurs vor. Im Mittelpunkt der Erneuerung steht von nun an eine fast schon bedingungslose Kommerzialisierung der Olympischen Spiele. Nachdem die Wettkämpfe 1976 in Montreal zu einem finanziellen Desaster geraten, steht das IOC praktisch vor dem Konkurs. Olympische Spiele sind für Veranstalter nicht mehr attraktiv. Unter der Führung von Samaranch werden die Amateurbestimmungen gelockert. Profisportler kommen ins olympische Programm. 1988 die Tennisspieler und 4 Jahre später in Barcelona nehmen die Basketballer teil. Unter anderem ist das sogenannte Dream Team der USA dabei, gespickt mit Superstars aus der amerikanischen Profiliga NBA. Fernsehen und Sponsoren stehen plötzlich wieder Schlange. Der drohende Konkurs des Internationalen Olympischen Komitees ist abgewendet. Geblieben ist dagegen der Spagat zwischen Profit und Moral. Manch einer der IOC-Mitglieder scheitert daran. Im Dezember 1998 dringt der größte Bestechungsskandal in der Geschichte des IOC an die Öffentlichkeit. Die Schmiergeldaffäre im Zusammenhang mit der Vergabe der Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City. 24. November 1998. Ein Fernsehsender in Salt Lake City zeigt in einem Beitrag einen fingierten Brief mit realem Inhalt, der auf einen Bestechungsskandal größeren Ausmaßes hinweist. 2,5 Wochen später wird es konkreter. Das langjährige IOC-Mitglied Mark Hodler wirft dem Organisationskomitee Salt Lake Cities, kurz SLOC, Bestechung vor. Hodlers Vorwurf? Das SLOC habe im Jahr 1995 den Abstimmungssieg für die Olympischen Spiele 2002 von 6 IOC-Mitgliedern erkauft. Dabei gehe es um Stipendien für die Kinder der beschuldigten IOC-Mitglieder in Höhe von über 600.000 Dollar. Außerdem gäbe es Agenturen, die sich vor Olympia vergaben auf den Verkauf von Stimmen einzelner IOC-Mitglieder spezialisiert haben. Der Skandal kommt ins Rollen. Das US-Justizministerium und das FBI nehmen Ermittlungen auf. Am Ende müssen 6 IOC-Mitglieder wegen Bestechlichkeit ihren Hut nehmen. Sie alle haben mehr oder weniger hohe Summen angenommen. Für die 6 suspendierten IOC-Mitglieder hat sich bestätigt, was der ehemalige IOC-Vizepräsident Robert Helmick in der BBC-Dokumentation über den schmalen Grat von Profit und Moral sagte. Das System begünstigt ein gewisses Maß an Exzessen und Korruption. Man wird bei den Treffen so mit Luxus verwöhnt, dass sich kaum noch jemand für den Sport interessiert, sondern nur dafür, wie man noch mehr Geld fürs IOC scheffeln kann. Die nächste Ausgabe von CD Wissen ist ab September im Handel erhältlich. Am besten Sie registrieren sich auf unserer Website www.cdwissen.de und wir werden Sie rechtzeitig informieren. Autor dieses Hörmagazins ist Jürgen Kopp. Sprecher sind Harry Valerien, Christian Baumann und Antje Nikolai. Aufnahme, Mischung und Regie, Szenario-Tonstudio Alexander Katharinelli, München. Dieses Hörmagazin ist eine Produktion des Audio Media Verlags. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.